عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا Wir sind bei Kapitel 61 bei Kapitel 61 von رياض الصالحين und das geht Verbot von Geiz und von Gier, Geiz und Gier. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Qala babu an-nahyi 'an al-bukhli wash-shuh. Al-bukhli wash-shuh. Qala Allah Ta'ala: "Wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil-husna fasanuyassiruhu lil-'usra. Wa ma yughni 'anhu maluhu idha taradda." Wa qala Ta'ala: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يا أخوة البخل طبعا البخل مرض عظيم نسأل الله العافية والسلامة البخل مرض عظيم وهذا البخل هو منع ما يجب وما ينبغي بذله الإنسان يجب أن يعطي شيء أو يبذل شيء ولما يمنعه فهذا يسمى بخل أما الشح فهو الطمع مع البخل طمع يطمع بما عند الناس ويبخل بالعطاء يعني ما يعطي حقوق الناس ويطمع يأخذ يريد الذي عندهم لأن الشحيح يطمع فيما عند الناس ويمنع ما عنده أما البخيل فيمنع ما عنده يمنع ما عنده ولكن ما يطمع في أمور الناس والبخل والشح خلقان ذميمان لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال تعالى وأما من بخل واستغنى يعني ذلك الذي يبخل وما يعطي الحقوق فهذا سنيسره وكذب بالحسنى فسيسر للعسرى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي يصدق بالله سبحانه وتعالى والمؤمن صاحب الإيمان القوي فهو يعطي لله سبحانه وتعالى وأما ذلك الذي ما يصدق بالحسنى وما يصدق بالله سبحانه وتعالى ولا يؤمن بالله سبحانه وتعالى فهذا لن يعطي حق الله سبحانه وتعالى والبخل لا يكون فقط البخل لا يكون فقط في المال لأن كثير من الناس يربط البخل فقط في قضية المال وإنما البخل يا أخوة قد يكون في أمور أخرى أيضا مثلا إنسان عنده علم ويبخل بهذا العلم إنسان عنده قدرة على فعل شيء معين ويبخل بهذا فهذا كله يعتبر من البخل فيكون البخل يكون في المال والجاه والعلم وغير ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم سمى البخيل من إذا ذكر عنده صلوات ربي وسلامه عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي فهذا سماه بخلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما في قوله تعالى وأما من بخل واستغنى أي استغنى بنفسه وزعم انتبه أنه مستغن عن رحمة الله سبحانه وتعالى هنا استغنى مو معنى صار غني وانما قال لك واما من كذب واما من بخل واستغنى بخل بالذي يجب عليه واستغنى وقال انا ما احتاج احد وما احتاج رحمه الله سبحانه وتعالى فنسال الله العافيه والسلامه وكذب بالحق فسنيسره للعسرى اي ستعسر عليه الامور وما يغني عنه ماله اذا تردى اي اذا هلك لن يغني عنه هذا المال وسيعاقب وأما في قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أي من يقيه الله شح النفس أي الطمع والبخل مع بعض فهذا هو المفلح لأنه سيكون كريم ولن ينظر إلى الناس وإلى أموال الناس بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا البخل والشح الله سبحانه وتعالى sagt subhanahu sinngemäß übersetzt wer also geizig ist und sich selbst genug ist und das Beste als Lüge verwirrt, dem werden wir den Weg ins Unheil leicht machen. Und sein Vermögen wird ihm nicht helfen, wenn er zugrunde geht. Alhamdulillah. Und das ist in Surah 92, Surah Al-Layl, die Nacht, 8 bis 11. Und sinngemäß übersetzt, um die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, denen wird es wohl ergehen. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Das geht hier um Thema Buchl. Pass auf. Bu ka ha he Al-Bukhl. Al-Bukhl, das ist natürlich auf Deutsch, da sagt man Geiz. Geiz. Das andere, das heißt Schuh. Schuh ist Geiz und Habgut. Das wird da. Und Gier. Und Gier. Schuh. Buchel ist Geiz, nur Geiz. Was bedeutet Geiz? Dass man den Leuten das nicht gibt, oder dass man das nicht gibt, was Pflicht ist. Das kann in Wissen sein. Das heißt, wenn du Wissen hast und du gibst das nicht, das ist auch, du bist auch geizig. Das kann in Vermögen sein, Vermögen. Ich denke, das hat mit diesem Maus zu tun. Wie kann ich diesen Maus ausschalten? Diese. Wie könnte man das ausschalten? Ja, trotzdem, ich denke, dass das hat mit Maus, weil. Okay, nochmal. Geiz kann in Wissen sein, in Vermögen sein, in Hilfe sein. Und das kann auch in anderen Themen sein. Der Prophet sagte, der Geizige ist derjenige, wenn mein Name bei ihm erwähnt wird, der schenkt mir kein Heil und Segen. Also wenn du hörst, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn du diesen Namen hörst, dann sagst du sallallahu alaihi wasallam. Wenn du das nicht machst, dann bist du geizig. Sagt er sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Al-Bakhilu, man dhukirtu indahu, au man dhukira, man iza dhukirtu indahu, lam yusalli alaiya. Der Geizige ist, wenn mein Name oder wenn ich bei ihm erwähnt werde, der schenkt mir kein Heil und das wird kein Salah. Er sagt nicht sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Deshalb barakallahu fihim, sagt man eine Empfehlung. Ich höre heutzutage auch sehr viel, dass einige Leute sagen, ja, Mohammed kam, Mohammed hat gesagt, Mohammed gemacht. Ja, Chua, das ist eine schlechte Erziehung. Und das ist ein schlechtes Verhalten gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Erstmal sagen, der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Oder wenn du sagst Muhammad, dann sag Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun Rasulullah. Und dann sag alaihi salatu wassalam. Oder salamullahi alaihi. Oder zum Beispiel salawatu rabbi wassalamu alaihi. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wasallam. Sagst du etwas, weil du so den Propheten ehrst und weil du deine Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zeigst. Dann, das ist auch eine Art von Geiz, wenn du die Rechte Allahs nicht gibst. Das heißt, Geiz ist nicht nur ein Vermögen, was die meisten Leute denken. Heute die Leute sehen nur der Geizige, nur derjenige, der nicht gibt, vermögenmäßig. Ah, nein, der Geizige ist der keinen guten Charakter zeigt, weil er Geiz hat im Charakter. Der Geizige ist derjenige, der nicht richtig betet, weil geizig ist, dass er das Gebet richtig macht. Der Geizige ist derjenige, der helfen kann und der hilft nicht. Der Geizige ist derjenige, der geben muss und der gibt nicht. Derjenige, das ist alles Geiz. Das Wort Geiz ist nicht nur in Vermögen. Und deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ Entschuldigung, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى سَيُسْرُهُ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Das bedeutet, derjenige, der geizig ist, Geiz hat und Habgier, Habgier lieber als Habgut, Habgier. Ja, diese Person und der geizig ist und diese Person und der Astagna, was bedeutet Astagna? Der wird nicht reich. Nein, diese Person sagt, ich brauche keinen Gott, ich brauche keine Barmherzigkeit von Allah, ich brauche keine Hilfe von Gott. Und dann die Wahrheit leugnet, diese Person wird sein Leben schwer gemacht. Alles, was er tut, sagen wir, ja, aber schau mal, die Kuffar, die sagen, es gibt keinen Gott, die sagen, es gibt, und trotzdem, die leben besser. Die leben besser, natürlich, ja, das stimmt auch, die leben besser von diesen materiellen Dingen, aber im Herzen definitiv nicht. Definitiv nicht. Erstens, zweitens, das ist eine Prüfung für sie, dass sie sowas haben. Und aber am Ende werden wir sehen, wer gewinnen wird. Und wer das Gute haben will. Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang. Das ist bezüglich Geist. Jetzt das andere heißt Ashuh. Ashuh, das ist mehr als Geiz. Geiz ist, du hast etwas und du bist verpflichtet, das zu geben, aber du gibst das nicht. Aber Ashuh ist es, du bist auch gierig auf das andere, was die Leute haben. Du willst auch das bekommen, was die Leute haben, und du bist auch geizig. Doppelt. Du bist, da hat man Habgier, da will man, das ist man gierig, ich will alles haben, und da ist man auch geizig an sich selbst. Und deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Person geschützt, indem diese Person nicht diese Habgier hat. Und diese Person ist nicht geizig. Und das ist derjenige, der Erfolg haben wird und erfolgreich ist in diesem Leben. Um was geht es hier? Es geht um dieses Thema, was sehr wichtig ist für uns. Ein Mu'min, barakallahu fikum wa jazakum khairan, ein Mu'min gibt für Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Mu'min gibt für Allah subhanahu wa ta'ala und der ist auf keinen Fall geizig. Warum? Weil der Mu'min davon ausgeht, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrheit gesprochen hat und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns alles gegeben hat. Und wenn du für Allah subhanahu wa ta'ala gibst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir mehr geben. Subhanahu wa ta'ala. Und der wird dich subhanahu wa ta'ala schützen in diesem Leben und unterstützen. Er wird dir schützen und unterstützen, subhanahu wa ta'ala. وعن جابر رضي الله عنه طبعا هنا قال قال المؤلف واما الاحاديث فتقدمت جمله في الباب السابق يعني الانسان انه يعطي وما يبخل وكذا. وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. انتبه حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم. اتقوا الظلم أي احذروا الظلم والظلم هو العدوان على الغير العدوان على الغير وأعظمه الشرك بالله سبحانه وتعالى. والظلم إما يكون بترك الواجب أو بانتهاك المحرمات وانتهاك الحرمات، انتهاك الحرمات. والظلم كثير طبعا، الإنسان الاعتداء على الناس بالغيبة والنميمة، الاعتداء على الناس بأخذ أموالهم، الاعتداء على الناس بسفك دمائهم إلى غير ذلك. فاتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، يكون على صاحبه ظلمات بحسب الظلم الذي وقع فيه. فلذلك الظلم من أكبر الكبائر. وهذا الظلم والشح، عفوا، قال واتقوا الشح، يعني الطمع في حقوق الغير. فلأنهم طمعوا في حقوق الغير ماذا فعلوا؟ سفكوا الدماء، لأنهم أرادوا حقوق الغير، وانتهكوا، استحلوا المحارم، لأنه أراد أن يصل إلى الذي يريده فما وصل إلا بهذا. فنسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. جابر رضوان الله عليه hat überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Haltet euch fern von Unrecht. Haltet euch fern von Unrecht. Denn Unrecht verwendet sich in Finsternis am Tage des Gerichtes. Haltet euch fern von Habsucht, denn die Habsucht hat Völker vor euch zugrunde gerichtet, indem sie sich gegenseitig umbrachten und die verbotenen Dinge für erlaubt erklärten. Muslim. Unrecht, Barakallah. Unrecht hat verschiedene Bedeutungen, aber Unrecht ist normalerweise, dass man etwas nimmt oder haben will, was ihm nicht zusteht. Oder man könnte sagen, dass du die Sache nicht an der richtigen Stelle tust. Das heißt, angenommen, das ist dein Vermögen, dann nimmst du dein Vermögen, aber du darfst nicht Vermögen von den anderen wegnehmen. Du darfst nicht Vermögen von den anderen wegnehmen. Wenn du das machst, dann hast du Zulm begangen, dann hast du Unrecht getan. Unrecht getan. Auf Zulm, normalerweise, das ist, dass man etwas gegenüber den anderen tut, dass man ihre Rechte wegnimmt oder ihre Rechte nicht gibt. Du gibst den anderen nicht ihre Rechte oder du nimmst dir die Rechte von den anderen weg. Das ist auf Zulm. Und das Höchste von diesem Zulm ist Schirk. Normalerweise man sagt, Zulm hat drei Stufen sozusagen. Erstmal sich gegenüber. Also du machst Zulm gegen dich selber, Unrecht gegen dich selber. Du musst beten, du verlässt das Gebet. Dann hast du Unrecht getan in dich selber. Dann wollen anderen gegenüber. Und das größte wohl, größte wohl Unrecht, und das ist Barakallahu fikum Schirk. Das ist wohl allgemein. Das wird Unrecht tut man gegen sich selber, indem man Sünden begeht. Unrecht geht in den anderen, du nimmst ihre Rechte weg oder du gibst ihnen nicht ihre Rechte. Dann das Größte ist, dass man Schirk begeht, da macht man Zulm. Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Was bedeutet hier? Haltet euch fern vor Zulm, nämlich auf Zulm wird Finsternis sein. Am letzten Tag, du brauchst Licht. Am letzten Tag brauchst du Licht. Weil wenn die Leute an Sirat kommen und die müssen das queren, dann brauchen sie ihr Licht. Und wenn du Unrecht getan hast, dann wird dein Licht erlöschen. Und das wird, anstatt dass du Licht bekommst, das wird Finsternis für dich. Da muss man sich überlegen, ob man Unrecht tut. Und dann sagte der Prophet, haltet euch von Aschuh nochmal. Schuh, wie gesagt habe. Das ist Habsucht plus Geiz. Was machte Aschuch? Aschuch führte bei den anderen. Was haben sie getan? Sie haben sich getötet. Warum? Getötet. Und Haram. Sich Haram erlaubt. Erlaubt. Wie? Weil diese Leute gierig waren und Habsucht gehabt haben und die sind geizig, die wollten das andere bei den anderen, sie wollten den anderen ihre Rechte wegnehmen. Und dazu haben sie gekämpft. Sie haben die anderen getötet und sie haben das Verbotene für sich erlaubt, damit sie das erreichen. Also sie tun Unrecht. Und sie haben diese Eigenschaft, die sehr schlecht ist. Deshalb man sollte, ein Muslim sollte immer so sein, dass der Muslim für Allah subhanahu wa ta'ala gibt und dass der Muslim nicht diese, dass der Muslim diese Eigenschaft nicht hat, die mit Unrecht und Ungerechtigkeit verbunden sind. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. 20.02.2012 21:03 Subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam. Waahid yamin waahid yasar waahid yasar. Ala yaminik wa ala yasarik.